welche ist im Dienste der Gemeinde zu Kenchrea, dass ihr sie aufnehmet in dem Herrn, wie sich's ziemt den Heiligen, und tut ihr Beistand in allem Geschäfte, darin sie eurer bedarf. Denn sie hat auch vielen Beistand getan, auch mir selbst. Grüße die Priskilla und den Aquila, meine Gehilfen in Christo Jesu, welche haben für mein Leben ihren Hals dargegeben, welchen nicht allein ich danke, sondern alle Gemeinden unter den Heiden. Auch grüßet die Gemeinde in ihrem Hause. Grüßet Epinetus, meinen Lieben, welcher ist der Erstling unter denen aus Achaia in Christo. Grüßet Maria, welche viel Mühe und Arbeit mit uns gehabt hat. Grüßet den Andronikus und den Ionias, meine Gefreundeten und meine Mitgefangenen, welche sind berühmte Apostel und vor mir gewesen in Christo. Grüßet Amplias, meinen Lieben in dem Herrn. Grüßet Urban, unseren Gehilfen in Christo, und Stachys, meinen Lieben. Grüßet Apelles, dem Bewährten in Christo. Grüßet, die da sind von des Aristobulus Gesinde. Grüßet Herodion, meinen Gefreundeten. Grüßet, die da sind von des Narziphus Gesinde in dem Herrn. Grüßet die Tryphene und die Tryphosa, welche in dem Herrn gearbeitet haben. Grüßet die Perses, meine Liebe, welche in dem Herrn viel gearbeitet hat. Grüßet Rufus, den Auserwählten in dem Herrn, und seine und meine Mutter. Grüßet Asynkritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes und die Brüder bei ihnen. Grüßet Philologes und die Julia, Nereus und seine Schwester und Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Grüßet euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch die Gemeinden Christi. Ich ermahne aber euch, liebe Brüder, dass ihr achtet auf die, die da Zertrennung und Ärgernis anrichten neben der Lehre, die ihr gelernt habt, und weichet von ihnen. Denn solche dienen nicht dem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem Bauche. Und durch süße Worte und prächtige Reden verführen sie die unschuldigen Herzen. Denn euer Gehorsam ist bei jedermann kund geworden. Derhalben freue ich mich über euch, ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten, aber einfältig zum Bösen. Aber der Gott des Friedens zertrete den Satan unter eure Füße in kurzem. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit euch. Es grüßen euch Timotheus, mein Gehilfe, und Lucius und Jason und Susipater, meine Gefreundeten. Ich, Tertius, grüße euch, der ich diesen Brief geschrieben habe in dem Herrn. Es grüßt euch Gaius, mein und der ganzen Gemeinde Wirt. Es grüßt euch Craftus, der Stadtkenntmeister, und Quartus, der Bruder. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit euch allen. Amen. Dem aber, der euch stärken kann laut meines Evangeliums und der Predigt von Jesu Christo, durch welche das Geheimnis offenbart ist, das von der Welt her verschwiegen gewesen ist, nun aber offenbart, auch kundgemacht durch der Propheten Schriften, nach Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden? Demselben Gott, der allein weise ist, sei Ehre durch Jesum Christum in Ewigkeit. Amen.